Hermann Löns Der Werwolf, eine Bauernchronik. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2009. Die Heidbauern. Im Anfange war es wüst und leer in der Heide. Der Adler führte über Tage das große Wort und bei Nacht hatte es der Uhu. Bär und Wolf waren Herren im Lande und hatten Macht über jegliches Getier. Kein Mensch wehrte es ihnen, denn die paar armseligen Wilden, die dort von Jagen und Fischen lebten, waren froh, wenn sie das Leben hatten und gingen den Untieren liebend gern aus der Kehr. Da kamen eines Abends andere Menschen zugereist, die blanke Gesichter und gelbes Haar hatten, mit Pferd und Wagen, Kind und Kegel kamen sie an und mit Hunden und Federvieh. Es gefiel ihnen gut in der Heide, denn sie kamen daher, wo das Eis noch bis in den Mai auf den Tümpen stand und im Oktober schon wieder Schnee fiel. Ein jeder suchte sich einen Platz und baute sich darauf ein breites Haus mit spitzem Dach, das mit Reet und Plaggen gedeckt war und am Giebel ein paar bunte Pferdeköpfe aus Holz aufwies. Jeglicher Hof lag für sich. Ganz zuhinterst in der Heide wohnte Reinecke. Sein Nachbar war Hingst, auf ihn folgte Marten, darauf Hennig, dahinter Horst und dann Bock und Bolle und Otto und Katz und Duf und Specht und Petz und Uhl und wie sie alle hießen und zuletzt Wulf, ein langer Mann mit lustigen Augen und einer hellen Stimme, der sich da angebaut hatte, wo das Bruch anfing. Der Wulfshof hatte das beste Weideland von allen Höfen, aber der Bauer hatte auch am meisten mit den Wölfen und Bären zu tun und mit den schwarzbraunen Leuten, die hinten im Bruche lebten. Doch das war ihm gerade recht und seinen Jungen nicht minder. Je bunter es herging, umso lieber war es ihnen. Und so wurden es Kerle wie Bäume, mit Händen wie Bärenpfoten, aber dennoch konnte sie ein jeder gern leiden, dieweil sie so grall in die Welt sahen und alle Wege lachten. Das kam ihnen und ihren Kindern und Kindeskindern auch gut zu Passe, und es ging zu Zeiten wild genug her in der Heide. Fremde Völker zogen durch und die Heidbauern mussten mächtig aufpassen, dass sie nicht umgerannt wurden. Aber es waren ihrer von Jahrhundert zu Jahrhundert in Ödringen, wie das Dorf hieß, immer mehr geworden. Sie hielten Stand, schmissen die Feinde zurück oder bargen die Weibsleute, die Kinder und das Vieh in der Wallburg im Bruche und setzten den Fremden durch Überfällen und Ablauern so lange zu, bis sie sich wieder dünne machten. Die Männer vom Wulfshofe waren dabei immer vorne weg. Manch einer von ihnen blieb mit einem Pfeil im Halse oder einem Speer in der Brust dabei liegen, aber es blieb immer noch einer übrig, der den Namen am Leben hielt. Mittlerweile nahmen sie immer mehr Land unter den Pflug und machten das Bruch zu Wiesenland und Weide. 10 Gebäude zählte der Hof, der wie eine Burg hinter Wall und Graben in seinem Eichbusche lag. Und in dem großen Hause war kein Mangel an Waffen und Geräten aller Art. In dem Fleet standen neben dem Herde ein Dutzend schwerer silberner Teller auf dem Börd an der Feuerwand. Als die Bergbauern ihre Boten schickten und die Heidbauern baten, ihnen beizustehen, die Römer aus dem Land zu jagen, war auch ein Sohn vom Wulfshofe mit ausgezogen. Als er schon ein alter Mann war, lachte er noch, wenn er darauf zu sprechen kam, wie Varus mitsamt seinen Leuten vor die Hunde ging. »Junge«, sagte der alte Mann, »das war ein Spaß. Was haben wir die krummen Hunde geweift? So Stücker 20 habe ich allein von den Brägen geschlagen, dass es nur so ballerte, denn sie hatten alle Kappen aus Blech auf. Na, und denn habe ich zum Andenken die blanken Küppe mitgebracht. Machen Sie sich da nicht fein?« Mit den Römern waren die Bauern bald fertig geworden, aber dann kam der Franke, und der war zäh wie Aalleder. Holte er sich heute auch eine Jacke voll Schläge, morgen war er wieder da. Ein Wulf war dabei gewesen, als Wegging das fränkische Heer am Sündel zu rohem Mett hackte, aber 2 von den Wulfsbauern waren auch unter den Männern, die Karl an der Halsbeke bei der großen Fähre wie Vieh abschlachten ließ. Als darauf alles, was ein Messer halten konnte, ihm an den Hals sprang, waren auch 3 Wulfs dabei, sie waren nicht zurückgekommen. Schließlich aber sagten die Heidscher sich, gegen ein Fuder Mist kann einer allein nicht anstinken. So zahlten sie den Zins, sagten dem Wode und der Frigge ab, ließen sich taufen und wurden mit der Zeit ganz ordentliche Christen, vorzüglich als einer von ihnen, der nach der Väter Brauch den alten Göttern einen Schimmel auf dem Hingsberg geschlachtet hatte, dafür unter das Beil musste. Ganz zahm wurden sie nach außen hin, und sie ließen sich sogar einen fränkischen Ritter vor die Nase setzen. Aber von innen blieben sie die Alten. Wenn im Heiligen Römischen Reich einmal wieder alles kopheister ging, dann kamen sie vor Tau und Tag über die Heide geritten, steckten die Burg an allen vier Ecken an und schlugen alles, was einen Bart hatte, vor den Kopf. Das half ihnen auf die Dauer aber doch nichts. Die fremden Herren nahmen ihnen mit Gewalt und List ein Recht nach dem anderen, und schließlich wurden sie alle zinspflichtige Lehnsmänner, bis auf den Wulfsbauern, denn der hatte einen Freibrief als Sattelmeier, weil ein Wulf einmal den Herzog Billung vor seinen Feinden gerettet hatte. Wenn sich nun auch heute das Kloster und morgen der Ritter alle Mühe gab, den Wulfshof anzumeiern, die Wulfsbauern wussten sich davor zu wahren. Sie hatten ja auch sonst ihre liebe Not, denn bald war Kriege im Land, bald rührten sich die Raubritter. Wenn der Bauer pflügte, hatte er währenddem den Speer und die Armbrust bei seiner Jacke liegen, und mehr als einmal fing er mit seinen Leuten ein paar Schnapphähne ab und brachte sie über die Seite. Da das aber einmal so war, so machte er sich weiter keine Gedanken darüber, seine Augen blieben hell und das Lachen verlernte er auch nicht. Als die Bauern die neue Lehre annahmen und dem Pater aufsagten, musste der Wulfsbauer zu ihm gehen und ihm das klar machen, weil der Pater ein guter alter Mann war und die Bauern glaubten, kein anderer könne ihm die Sache so gelinde beibringen wie Harm Wulf, dessen Hauptredensart es war: Es ist alles, Mann, ein Übergang. Und dabei schlug er den Wolf in der Kuhle tot und lachte dazu. Hinterher kamen ja wohl einmal Zeiten, dass auch der Wulfsbauer eine krause Stirn und dunkle Augen kriegte und nicht mehr so laut lachte. Das war anno 1519, als Hans Magerkohl, der Bischof von Hildesheim, sich mit dem Braunschweiger Herzog kämmte und die Bauern dabei Haare lassen mussten. In Burgdorf krähte der rote Hahn lauthals, und ein Wulf, der dort in einer Ackerbürgerstelle hineingeheiratet hatte, kam mit dem weißen Stocke wieder nach dem Wulfshofe und starb bald vor Herzeleid, denn die braunschweigischen Kriegsvölker hatten seine junge Frau zu Schanden gemacht. Ein Trupp von dem Gesindel kam auch bis vor den Wulfshof, aber da es nur bei 20 waren, fanden sie nicht wieder zurück. Der Bauer schlug sie mit seinen Söhnen und Knechten tot, fuhr sie in das Bruch und rodete sie bei. Auch sein Sohn verlernte später auf einige Zeit das Lachen, denn als man den 9. Juli des Jahres 1553 schrieb, kam es auf dem Vogelherde bei Sievershausen zu dem großen Treffen zwischen dem Braunschweiger und dem Sachsen auf der einen und dem Kahlenberger und dem Brandenburger auf der anderen Seite. Schrecklich ging es vor und nach der Schlacht in der Heide zu. Doch der Wulfsbauer hatte bei Zeiten Wind gekriegt und die Frauensleute, die Kinder und das Vieh und alles, was Geldeswerte hatte, im Bruche verborgen. Er selber aber und seine Leute hatten sich mit den anderen Bauern zusammengetan, und wo sie einen Haufen Fußvolk oder Reiter trafen, denen ging es schlecht. Über 200 von ihnen schossen und schlugen die Bauern tot. Wenn sie sie eingruben, lachte der Wulfsbauer und sagte: Man soll alle Arbeit mit Freuden tun, vorzüglich, wenn sie sich lohnt. Damit meinte er dann die Waffen und das bare Geld, das die Kriegsleute bei sich hatten. Wenn es auch noch so hart herging, ihre grallen Augen und ihr helles Lachen verloren die Wulfsbauern so leicht nicht. Es musste schon sehr schlimm kommen, dass es anders mit ihnen wurde. Das tat es dann auch. Es gingen im Jahre 1623 allerlei Gerüchte von einem Kriege um, den der Kaiser mit den Böhmen wegen der neuen Lehre führte und der immer weiter fraß. Zudem hatten es sehr viele wunderliche Zeiten gegeben. Es waren Rosen gewachsen, aus denen wieder Rosen kamen, das Brot hatte geblutet, auf den Koppelwegen lagen Sternschnuppen, 3 Tage hintereinander im Juli kamen Unmassen von Schillebolden über die Heide geflogen und hinterher ebenso viele Buttervögel. Es gab mehr Missgeburten beim Vieh denn je zuvor, die Mäuse heckten unmäßig, Pest- und Sterbevögel ließen sich sehen, am Himmel zeigten sich feurige Männer, und ein Stern, der wie ein Schwert aussah, fiel herunter. Daraus sagten manche Leute Krieg, Hunger, Brand und Pest an. Es dauerte auch nicht lange, dass ein großes Sterben anging, vorzüglich in den Städten, wo die Menschen eng aufeinander saßen und allerlei fremdes Volk zusammenkam. Um den Herrgott wieder um gut Wetter zu bitten, zogen ganze Haufen von halbnackten Männern und Weibern mit Ketten um den Hälsen hinter einem Kreuz her, heulten und schrien wie unklug, schlugen sich mit Stricken die Rücken, dass das Blut nur so spritzte, und sangen zum Gotterbarmen. Als Harmwulf, der Anerbe vom Wulfshofe Torf, nach der Stadt fuhr, war er einem solchen Zuge begegnet und sehr falsch geworden, denn er hatte junge Pferde vor dem Wagen und die wollten mit Gewalt vom Wege, als die verrückten Völker angebrüllt kamen. Hinterher musste er aber darüber lachen. Es hatte zu albern ausgesehen, wie sie alle auf einmal die Arme in die Luft schmissen und lossangen: »Hui, halt auf eure Hände, dass Gott dies Sterben wende! Hui, streckt aus eure Arme, dass Gott sich euer erbarme!« »Was für ein dummerhaftes Lied«, dachte er und pfiff das Brummelbärlied. Die Mansfelder. Als er am anderen Morgen durch die Heide ging, lachte er auch vor sich hin, aber nicht mehr über die Geißler, denn die hatte er längst vergessen. Er dachte daran, was sein Vater ihm gesagt hatte, dass es nämlich an der Zeit wäre, dass er freien müsse und den Hof übernehmen solle. Und er dachte an Rose Uhl, denn das sollte seine Frau werden, das glatteste Mädchen weit und breit und Uhlenvaters einziges Kind, mit der er immer am liebsten beim Erntebiere getanzt hatte. Darum lachte er vor sich hin. Er drehte eine Maiblume, die er an der alten Wallburg im Holze abgerissen hatte, zwischen den Zähnen und sah über die Heide, die ganz grün von dem jungen Birkenlaube war und ganz blank von der Sonne. Vom Bruche her kam zwischen den hohen Machangelbüschen ein Mann angegangen. Er blieb stehen, zeigte mit dem Finger auf die Blume, die Harm im Munde hielt, und griente und sagte: »Friggeblumen, wer die bricht, Junggeselle bleibt er länger nicht.« Harm lachte und gab ihm die Hand. Immer musste er sich wundern, wenn er Uhlenvater sah, denn er war so ganz anders als alle Leute, die er kannte. Jedes Wort, das er sprach, hatte einen doppelten Sinn. Er hatte den ganzen Kopf voller Dummheiten, aber auch voller Klugheit. Und man sagte von ihm, dass er mehr könne als Brot essen. Aber das war man ein Altweiberschnack. Er war 3 Jahre auf die hohe Schule in Helmstedt gegangen und hatte da fleißig gelernt, sowohl geistliche Sachen, wie denn auch, was gegen Krankheiten bei Mensch und Vieh gut war. Dann aber war der Hoferbe abgestorben, und weil weiter kein Sohn da war, musste er den Hof annehmen, und nun hieß er zum Spaß der Papenbur. Er wurde jedoch ein Bauer wie nur einer, bloß dass er in vielen seinen eigenen Weg ging. So konnte er niemals nach der Kirche hinfinden, denn er sagte: »Wer da weiß, wie man Würste macht, der isst schon keine.« Dann hatte er die Gabe, alles, was er sagte, im Reime zu bringen, wenn er gerade wollte. Es wurde keine Hochzeit abgehalten, bei der Uhlenvater nicht seinen Vers sagte und jedes Mal einen anderen. Er hatte Augen, die hatten gar keine Farbe, wie Wasser sahen sie aus. Die wenigsten Menschen hielten ihnen stand. Und wenn er einen Hund ansah, und war der auch noch so böse, er machte, dass er fortkam. Nun stand er da, als wenn er nicht bis 3 zählen könnte, griente und sagte, indem er auf das Schießgewehr wies, das Harm auf dem Rücken hatte: »All wieder nach dem Saufang«, und dann lachte er lauthals, denn der Saufang war dicht beim Uhlenhofe, und wenn Harm am Saufang war, dann dauerte es nicht lange und Rose hatte vor dem Hofe zu tun. Das war auch jetzt so. Als Wulf dort angekommen war und gesehen hatte, dass der Fang noch aufstand, steckte er 3 Finger in den Mund und pfiff wie der Schwarzspecht. Es dauerte eine Weile, da hörte er hinter sich ein Geräusch. Als er sich umdrehte, sah er bei einer Eiche etwas Feuerrotes, und das war ein roter Rock. Und nun gab es ein Jagen um den Baum, dann ein Quieken. »Ach, Junge«, pustete das Mädchen, und ihre Brust ging auf und ab. »Du bringst mich ja rein von Atem. Und schickt sich das wohl?« Aber dann ließ sie sich doch dahin ziehen, wo das Moos ganz eben und trocken war, und ließ sich küssen und küsste wieder und zählte, wie oft der Kuckuck rief, denn so lange sollte sie leben. Aber er rief bloß 2 Mal, und da sagte sie: »So ein fauler Hund«, und lachte dabei. Vom Hof rief es, das Mädchen sprang in die Höhe: »Bis heute Abend, Mutter ruft schon, komm aber nicht vor der Vesper, denn bis dahin habe ich alle Hände voll zu tun.« Sie machte sich los, und Harm sah ihr lachend nach, wie sie so flink dahinging, dass der rote Rock wie eine Flamme hin und her wehte und ihr Haar, das leuchtete wie eitel Gold unter der kleinen Mütze, um die die Bindebänder nur so flogen. Ehe sie über das Stegel stieg, sah sie sich noch einmal um. Dann war sie fort, und Harm war zumute, als wenn die Sonne nicht mehr so schön schien und als ob die Vögel lange nicht mehr so lustig sängen. Aber dann pfiff er das Brummelbärlied durch die Zähne und lachte wieder vor sich hin, als er